Ich bin Rebecca Maschke von IQPC und ich spreche heute mit Herrn Dr. Tobias Volk von der Deutschen Bundesbank. Ja, guten Tag, Herr Volk. Guten Tag, Frau Maschke. Welche Auswirkungen haben die regulatorischen Implikationen auf die Banksteuerung? Nach meiner Ansicht hat sowohl die Umsetzung von Basel III als auch die Umsetzung der CRD IV und die neuen Anforderungen aus den MA-Risk einen großen Einfluss auf die Banksteuerung. Durch die Vorgabe von höheren Mindestkapitalanforderungen, wie wir sie in Basel III sehen werden, sinkt automatisch der Return on Equity in den Banken. Zwar geht diese niedrigere Eigenkapitalrentabilität auch mit einem geringeren Risiko für die Eigentümer einher, aber diese Ansicht oder diese Erkenntnis muss sich erst noch bei den Marktteilnehmern durchsetzen und ich glaube, das wird noch einige Zeit der Anpassung brauchen. Durch die Änderungen in den MA-Risk, also in den Mindestanforderungen für das Risikomanagement der Institute, haben sich zusätzliche Impulse oder hat die Aufsicht zusätzliche Impulse zu einer integrierten Ertrags- und Risikosteuerung gegeben. Es ist nach meiner Ansicht zwar erstaunlich, dass etliche Marktteilnehmer erst diesen regulatorischen Anstoß benötigt haben, um eine solche integrierte Ertrags- und Risikosteuerung zu implementieren. Umso wichtiger ist es uns als Aufsicht und auch mir persönlich, dass man von regulatorischer Seite eben diesen Druck ausübt und da auch das regelmäßig kontrolliert und nachhält.